Ja, das ist eine gute und nicht so ganz einfach zu beantwortende Frage. Man kann sie natürlich erstmal beantworten mit dem Hinweis ja auf Notwendigkeit, materielle Notwendigkeit. Sie stand ja nach den großen Krisen ihres Lebens, die durch die drei Todesfälle hervorgerufen wurden, also erst Tod des Königs Charles V., des Gönners ihrer Familie, dann 1380, dann 1385 starb ihr Vater und etwa 1389 ihr Ehemann Etienne, wahrscheinlich an der Pest. Und sie blieb dann mit drei Kindern und noch weiblichen Verwandten, also einem größeren Haus, wie man damals sagte, blieb sie sozusagen als Familienvorstand und hatte für diese Gruppe zu sorgen. Und sie hatte wahrscheinlich erstmal, wie viele Frauen in Europa, ihren Lebensunterricht als Kopistin, als Abschreiberin fremder Texte verdient. Und sie hat aber, wie sie das selbst darstellt, in einem Lebensrückblick, sie hat sehr viel gelesen. Sie hatte natürlich vorher schon eine privilegierte Ausbildungsmöglichkeit. Es gab natürlich keine offizielle akademische oder welche Ausbildung auch immer für Frauen. Aber sie hatte ja einen sehr gelehrten Vater, dem sie, sagen wir so, über die Schulter gesehen hat und von dem sie viel gelernt hat. Der Vater war Arzt und Astrologe und außerdem hat sie sicher über ihren Mann, der königlicher Sekretär war, Schreibtechniken erlernt. Und das hat sie, hat sowohl ihr Wissen ausgebaut in diesen dunklen Jahren etwa von 1390 bis 1399, über die wir sehr wenig wissen. Das heißt, wir wissen, dass sie in extremer Armut gelebt hat. Sie selbst, das ist ganz selten in der Zeit, dieser kleine Text ist auch ein Juwel. Sie gibt rückblickend, 1405, gibt sie eine Beschreibung dieser wirklich jämmerlichen finanziellen, materiellen Situation und wie sie als junge Frau zum Beispiel im französischen Justizpalast versucht, das Geld von Schuldnern einzutreiben und dabei gleichzeitig, als sie wartet und als junge, schöne Frau dort sitzt, erotisch angemacht oder sexuell belästigt oder wie Sie das nennen wollen, wurde. Und es gibt auch eine kurze Passage, da beschreibt sie, wie die Gläubiger, die also Geldforderungen an sie haben, ihr Haus umzingeln und dabei Schreie ausstoßen und wie sie selbst zittert und Angst hat vor dem sozialen Abstieg, von dem sie sich nicht zu Unrecht bedroht fühlt. Das war also wirklich eine sehr kritische Situation und sie schreibt sich heraus, aber nicht nur, das ist auch so ein Topos, so ein Gemeinplatz, den findet man zum Teil, dass sie nur aus sozialer Not angefangen hat zu schreiben. Das hätte natürlich nicht gereicht. Sie war eine aufmerksame Zeitbeobachterin, sie kannte die Literatur, die italienische Literatur auch, hat sicherlich auch französische zeitgenössische Literatur gelesen und hatte auch einen breiten philosophischen und medizinischen Hintergrund. Wie auch immer, 1399 tut sie den ersten Schritt als Autorin in die Öffentlichkeit und sie legt einer adligen, interessanterweise deutscher Herkunft, und zwar der Frau des Königs Karls des VI., Isabeau de Bavière, auf Deutsch heißt sie Elisabeth von Wittelsbach oder Elisabeth von Bayern, legt sie ihre, also Christines Gedichtsammlung vor, die 100 Balladen. Und was interessant ist, auf der einen Seite, also gut, das ist eine modische Form, 100, also Boccaccio hatte ich auch 100 Novellen geschrieben. Es gibt viele Sammlungen, die mit dieser Zahl 100 spielen. Es sind Liebesballaden, aber zudem auch Balladen der Trauer über Tod und Einsamkeit. Also sie verarbeitet da sozusagen ihr psychisches Trauma. Und es sind aber auch schon politische Balladen, insofern als sie über die Zeit klagt und insofern als sie auch den ersten Stand anklagt, das Rittertum nicht genügend der Verpflichtung nachgekommen zu sein, sich um die Schwachen zu kümmern, die Schwachen zu schützen, sprich die Witwen und die Armen. Und sie haben da schon Impulse, die für ihr ganzes Werk bestimmend sein werden, eben auch dieser politische Impetus, der Blick auf das gesellschaftliche Ganze und eben die Formulierung von Kritik und der Versuch schreibend, eine politische Situation zu verändern. So, das war vielleicht ein bisschen lang. Ja. Aber vieles, worauf man dann sozusagen nochmal einzeln eingehen könnte, und teilweise tun wir das in unserem Gespräch auch. Sie haben jetzt gerade schon beschrieben, Christine de Pizan, als jemand, die eben schreibend den Umständen, den gesellschaftspolitischen Umständen, aber auch den ganz konkreten Erfahrungen als Frau begegnet. Und wir möchten im Folgenden einen Einspieler hören, einen kurzen, denn im Buch Der Stadt der Frauen schreibt Christine gegen die Frauenfeindlichkeit ihrer Zeit an, und um mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, mit was für einem, ich würde jetzt salopp sagen, Schmutz sie sich da auseinandersetzt sozusagen, hören wir ganz kurz einen Einspieler, auf dessen Lektüre sie sozusagen, also einen Text, auf dessen Lektüre Christine de Pizan in diesem Buch Der Stadt der Frauen auch eingeht. Das stammt, das Zitat von Matthäus de Bologna, also Matthäolus wird er auch genannt. Und genau, wir sprechen jetzt gleich weiter nach diesem ganz kurzen Textauszug. Alle Handlungen der Frauen sind abgeschmackt und dumm. Niemals tut eine Frau Gutes. Vielmehr zerstört und vernichtet sie es. Frauen tragen die Schuld an vielen Kriegen und Gemetzeln in allen Ländern der Erde. Ihretwegen werden Burgen abgebrannt und geplündert, ihretwegen die Armen davongejagt. Jeder Mann und jede Frau weiß sehr wohl, dass es unter 1000 Kriegen keinen einzigen gibt, der nicht auf eine Frau und deren üble Saat zurückgeht. Die Frau ist der Ursprung jeden Unwetters, alle Übel, alle Tollwut kommt von ihr. Ihr Biss ist schmerzhafter als der einer Schlange, niemand verfängt sich in ihren Netzen ohne bittere Reue. Bestünde das gesamte Meer aus Tinte, wäre die Erde mit all ihren Flächen und Wegen Papier und Pergament und wären alle Bäume Schreibfedern, um damit Notizen und Bücher zu verfassen, und begännen alle des Schreibens Kundigen sogleich und ohne Unterlass zu schreiben, so wären sie dennoch nicht in der Lage, alle Schmach und Schande darzulegen, aufzuschreiben, ins Gedächtnis zu rufen, zu künden oder auch nur zu registrieren, die dem weiblichen Geschlecht eigen sind. Ja, soweit der Auszug dessen, womit sich Christine de Pizan unter anderem auseinandergesetzt hat. Und in dem Buch Der Stadt der Frauen geht sie dann eben auf die Lektüre solcher Texte ein. Welche Reaktionen zeigt denn Christine de Pizan in dem Buch, oder erschreibt sie viel eher? Erstmal kann man ja sagen, es ist eine sehr originelle, ironisch sagen, also eine sehr originelle Sicht der Geschichte, der gesamten Menschheitsgeschichte, insofern als den Frauen die Schuld ja an allem, an Kriegen, an Vernichtung, an Krankheiten und sogar, Stichwort Unwetter, an der Klimakatastrophe zugeschoben wird. Und was diese Schrift auch dann so gefährlich machte, war, die ist ja erst auf Mittellatein, also in dem Latein des Mittelalters veröffentlicht worden und dann übersetzt. Und in dieser Übersetzung war sie wirklich eine Art Bestseller in der Zeit. Christine dürfte, also es gibt dazu keine Notizen von ihr, aber sie dürfte mit Wut und Empörung reagiert haben. Also sie stellt das ja etwas am Anfang der Stadt der Frauen dar. Das war aber eigentlich nicht die erste Begegnung mit Texten dieser Art, genauso wie die Stadt der Frauen nicht die erste Reaktion auf diese Art von Verleumdung des eigenen Geschlechts war. Denn es gibt eine Serie, könnte man sagen, die dann ihren Höhepunkt findet mit der Stadt der Frauen. Aber sie hatte bereits 1399 angefangen in Auseinandersetzung mit einem ähnlichen Werk, das aber literarisch höher stehend war, und zwar mit dem sogenannten zweiten Rosenroman des Jean de Mans, wo sich ähnliche Tiraden finden über eben die Schlechtheit, Verworfenheit des weiblichen Geschlechts, Falschheit und so weiter und so fort. Das wird da etwas literarisch etwas besser variiert, aber kommt umso heftiger rüber. Und da hatte sie schon den Sendbrief an den Gott Amor verfasst von 1399, wo sie den Liebesgott Cupido darauf verpflichtet, nur denen beizustehen, den Männern beizustehen in Liebesdingen, die sich in Liebesdingen, also Männern, die sich in Liebesdingen loyal verhalten und eben nicht Frauenfeindliches von sich geben. Dann tritt sie los, dann geht das dann gleich weiter um 1400, tritt sie in Prosabriefen los den großen Streit um den Rosenroman. Und man muss sich vorstellen, dass eine zu diesem Zeitpunkt schon etwas bekannte, aber noch nicht so sehr bekannte Autorin sich anlegt mit einem der ganz Großen in der Literatur der Zeit, also diesen Rosenroman, den zweiten Rosenroman von Jean de Meung, besaß praktisch jeder, der des Schreibens kundig war, und der war auch in bürgerlichen Schichten verbreitet, wie die Papierhandschriften zeigen, die wir von ihm haben, aus dem 13. Jahrhundert, aber in Hunderten von Exemplaren abgeschrieben. Und sie schafft es, sich mit Freunden eben dieses Autors und dieses Textes anzulegen und ihnen zu zeigen, dass es keine gute Literatur ist und dass man oder dass diese frauenfeindlichen Tiraden in diesem Werk und auch das, was über das Verhältnis von Männern und Frauen gesagt wird, sprich, also ein Satz nur, es wird Männern geraten. Es ist eigentlich eine Rollenrede aus dem Mund einer Frau, die als die Alte eingeführt wird. Es wird Männern geraten, sich Frauen nur zum Zweck der Fortpflanzung zu nähern und sonst sich von ihnen fernzuhalten, weil sie eben verlogen und giftig seien wie Schlangen und so weiter und so fort. Das wälzt sich auch über hunderte, tausende von Versen hinweg. Und Christine tritt diesen Streit los, veröffentlicht ihn auch, indem sie ihn dieser französischen Königin Isabeau de Bavière, von der eben schon die Rede war, zuspielt und trägt am Ende den schon einen ersten Sieg davon, insofern als sie den Ruf des Autors, der war da schon längst tot, Jean de Meung, und seines Werks, das aber so eine Art Kultbuch war. Man muss sich vorstellen, dass eine relativ unbekannte Autorin um 1950 im letzten Jahrhundert sich mit Jean-Paul Sartre angelegt hätte oder mit Camus oder mit wem oder Günter Grass, wem auch immer. Und dass es ihr gelingt, wie gesagt, den Ruf des Textes und des Autors dauerhaft zu beschädigen. Und sie setzt gegen diesen Jean de Meung, dann kontert sie mit der italienischen Literatur und setzt den großen italienischen Dichter Dante gegen Jean de Meung und sagt, es wäre sehr viel lohnender, Dantes göttliche Komödie, die Divina Commedia, zu lesen. Das waren Werke, die damals in Frankreich noch gar nicht so bekannt waren. Und man sollte auch bitte die Finger von dem Rosenroman lassen. Und man weiß heute, dass das in der Tat dazu geführt hat, dass die Rolle dieses Werks geringer wurde, die Bedeutung geringer wurde. Und dann der dritte Schritt und der Höhepunkt, wenn Sie so wollen, ist nun die Stadt der Frauen von 1404 bis 1405. Und es gibt auch noch so eine Art Fortsetzung, eine Art pragmatischer Fortsetzung der Stadt der Frau 1405 geschrieben und veröffentlicht. Also Sie sehen auch die Dichte der Schriften. Und diese pragmatische Fortsetzung der Stadt der Frauen ist das Buch von den drei Tugenden, Le Livre des Trois Vertus, wo sie, wenn Sie so wollen, praktische Ratschläge gibt für Frauen aller Stände der damaligen Gesellschaft. Das heißt, sie dekliniert diese Verhaltensregeln, die sie formuliert, durch von Angehörigen des Adels und da auch mit verschiedenen Unterkategorien, eben hoher Adel und niedriger Landadel. Dann geht es zum Bürgertum und schließlich am Ende des Buches gibt es auch Ratschläge für die Prostituierten in der Stadt, wie sie besser leben sollten und ihr Leben verändern sollten. Also das ist eigentlich dieses große Frauenverteidigungs- oder frauenapologetische Projekt, zu dem drei oder, wenn man so will, auch vier Texte gehören. Genau, und der uns vielleicht einfach als Laien dann am nächsten ist oder am bekanntesten ist eben ja, das Buch der Stadt der Frauen. Sie haben jetzt schon so ein bisschen was angerissen, trotzdem vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Wie kann man sich diese Stadt der Frauen denn vorstellen? Also was lässt Christine de Pizan denn in diesem Buch entstehen sozusagen? Sie haben in der Kantine, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, das ist ein bisschen wie wenn man eine Utopie im Entstehen, in dem Prozess sich anguckt, also jetzt nicht eine fertige fertiger Gesellschaftsentwurf, sondern etwas entstehen. Was entsteht da denn? Was macht diese Stadt der Frauen so besonders? Ja, beschrieben wird ein Bauvorhaben, das heißt, die Ausgangssituation ist eben eine Kunstfigur, die heißt auch Christine, die ist natürlich nicht absolut gleichzusetzen mit der Autorin Christine. Aber die hat schon viele gemeinsame Merkmale. Sie sitzt eigentlich selbstbewusst an ihrem Schreibtisch in ihrer Studierstube und dann stößt sie eben auf diese misogyne Schrift und verfällt in tiefe Depression. Und dann erscheinen ihr drei, wie es im Text heißt, Lichtgestalten, die die Kronen auf den Köpfen tragen. Und das sind die drei allegorischen Figuren, also personifizierte Eigenschaften, und das ist Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit, und die rufen sie auf zu einem Bauvorhaben. Und dieses Bauvorhaben, also dieses Buch hat drei Teile, Sie sehen auch die Zahl 3 kehrt immer wieder, drei Frauen kommen, das Buch hat drei Teile, und in einem gemeinsamen Bauprozess, der sehr konkret beschrieben wird, also mit nimm die Mörtelkelle und den Mörtelkasten und baue mit unserer Hilfe, und jeweils mit einer dieser Frauenfigur baut die Textfigur Christine zunächst die Festungsmauern, die Umfriedung einer mittelalterlichen Stadt, im zweiten Schritt dann Häuser und im dritten Schritt Paläste und Geschlechtertürme. Und es gibt auch in diesen drei Teilen gibt es wieder drei, wenn man so will, Leitgruppen, Leit mit T. Und das erste, für den ersten Teil sind das die Amazonen, für den zweiten Sibyllen und Prophetinnen und für den dritten Heilige, also weibliche Heilige, die gefoltert worden sind für ihren Glauben, und am Ende Maria, und die dann zu zentralen Figuren dieser Teile werden. Und aber um sie herum entstehen in einem sehr munteren Frage- und Antwortspiel, in dem diese Figur der Christine immer mit gespielter Naivität Fragen stellt, wie ist es, sind Frauen überhaupt zu Bildung fähig? Sind sie fähig, etwas zu lernen? Ich habe doch mal gehört und bei bestimmten Autoren gelesen, dass sie viel zu dumm dazu sind oder viel zu flatterhaft. Und dann wird sie sozusagen dann immer niedergemacht oder wieder aufgebaut in diesem Selbstzweifel, in dem Geschichten von Exemplar, wie man das nennen würde, von in verschiedenen Bereichen hervorragenden, vorbildlichen Frauen erzählt werden. Und das sind sozusagen die Bausteine. Und wir sehen vor unseren Augen oder vor unseren lesenden Augen entsteht diese Stadt, und die aber auch dargestellt wird als eine offene Konstruktion. Also jeder am Ende des Textes des Buches haben wir einen Aufruf auch an die Frauen der Zeit, dass jede und jeder jede Frau, die sich die mit ihren Begabungen wuchert, mit ihren Pfunden wuchert und die sich auszeichnet und die den Weg der Tugend geht, hat Zugang zu dieser Stadt. Das ist auch ständeübergreifend. Das ist also jetzt nicht an Adlige oder an Heilige oder wen auch immer gebunden. Es genügt also dieses Handeln, was ein Handeln im Sinne der Fähigkeiten einer Person ist, aber auch immer ein Handeln auf eine Gruppe, auf eine Gemeinschaft bezogen. Also ein ganz schön ermutigendes Buch. Also mir ist gerade das Wort Empowerment, sagt, ist ja heute oft geführt. Mhm. Und so ist es eigentlich, stelle ich mir das vor, auch ein Stück weit gemeint gewesen. Allerdings sprechen wir eben von Anfang des 15. Jahrhunderts. Und ich frage mich dann, was für eine Konsequenz oder was für Wellen hat denn dieses Buch dann geschlagen in einer Zeit, wo dann doch eben auch feministische Organisation jetzt überhaupt nicht vergleichbar ist mit heute. Also was weiß man denn vielleicht jetzt abschließend, weil wir so langsam schon wieder zum Ende unseres Gesprächs kommen müssen. Schade. Was weiß man denn abschließend, was es für Reaktionen auf diese Stadt der Frauen gab? Und vor allem eben hat es tatsächlich auch so einen ermutigenden Effekt auf Frauen dieser Zeit? Ja, darüber kann man leider nur spekulieren, weil wir keine schriftlichen Dokumente haben. Es gibt einen Aspekt, der sehr interessant ist, und eine amerikanische Kollegin, Susan Groke Bell, ist dem nachgegangen, was sie in ihrem Buchtitel bezeichnet als die Lost Tapestries, also die verlorenen Tapisserien der Stadt der Frauen. Und zwar hat sie herausgefunden, dass große Adlige des 16. Jahrhunderts wie zum Beispiel Anna von Bretagne und andere hatten gewaltige Wandteppiche sich weben lassen mit Motiven der Stadt der Frauen und hatten diese Wandteppiche gehängt in Empfangsräume, in denen sie zum Beispiel Diplomaten empfingen oder auch Stadtverordnete, um mit denen Dinge zu besprechen, politische Auseinandersetzungen zu haben. Und da kann man also deutlich, daraus kann man deutlich diese Form von Empowerment ablesen. Der Wehmutstropfen bei dieser Angelegenheit ist, dass diese Teppiche nicht mehr existieren und Susan hat aber ihre Spuren wiedergefunden, weil es Dokumente von Webern, von flandrischen Webern gibt. Es gibt noch Rechnungen, es gibt Schenkungsurkunden, es gibt Testamente, in denen von diesen Tapisserien die Rede ist. So, das ist eine Sache. Und die andere ist, dass diese Handschrift oder das Buch von der Stadt der Frauen ist sehr oft abgeschrieben worden. Das war also schon ein Bestseller in der Zeit. Das zeigt, das ist ein Beweis dafür, dass es eben sein Publikum gefunden hat. Und darum, man weiß auch, dass es in weiblicher Linie oft weitervererbt worden ist. Man weiß auch, oder ich weiß, dass französische Autorinnen zum Beispiel sich an Christine Pison ausgerichtet haben, der späteren Jahrhunderte, und zum Beispiel auch so an einem Selbstbild als Autorin gearbeitet haben in Form von Autorinnenbilder, also sich haben darstellen lassen, schreibend auch einige ihrer Argumente übernommen haben. Und dann gibt es natürlich das schlagende Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, als dieses Werk nun endlich umgeschrieben wurde, transkribiert wurde und veröffentlicht wurde und dann die Übersetzungen in verschiedene europäische Sprachen erfolgten. Und das war ein Bestseller. Es ist eigentlich erstaunlich, das ist ja nun auch von der Lektüre ein etwas spröder Text, den man nicht mal so gerade vorm Einschlafen liest oder im Bus. Und das hat aber eine ungeheure Wirkung gehabt, in welcher Übersetzung auch immer. Und das ist ein ja aus der Empirie zu gewinnender nachträglicher Beweis, wie viel Power immer noch selbst im 20. und im 21. Jahrhundert in dem Text, in diesem Werk steckt. Und ich selbst bin sehr gespannt. Ich bin ja dabei, dass die Übersetzung etwas zu überarbeiten, aber vor allem das Vorwort neu zu schreiben, und es soll 2023 eben eine neue Ausgabe herauskommen. Der Text ist ja seit langem vergriffen und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen des Publikums und auch des jungen Publikums dann, und finde es jetzt auch immer sehr spannend, wenn ich mal einen Vortrag halte, zu sehen, welche Fragen kommen und wie wird reagiert. Also der Text wirkt immer noch.